Wo ist jemals, in welcher Zeit und bei welchem Volk ein Führer von seinem Volke so geliebt worden? Wo hat jemals ein Volk auf seinen Führer so blind vertraut, wie dies heute bei uns der Fall ist? Heute, mein Führer, steht das Volk einiger denn je um sie geschart. Was sie immer von diesem Volke fordern werden, es wird freudig alles im blinden Vertrauen geben. Es wird im blinden Vertrauen dem Führer folgen.